soll sein Brockhaus nicht vergessen hier. Das ist der Juden-Brockhaus. Glaube ich, ne? Ah, ne, Jugend. Entschuldigung, Jugend. Doch nicht der Juden-Brockhaus. Sorry. Sah so ähnlich aus. Voll die Diskriminierung. Warum gibt es kein Brockhaus für Juden? Muss sie ein bisschen ärgern jetzt. Das ist ja schon sehr multisexuell, diesen Brockhaus der Jugend zu widmen. Da wissen die anderen noch gar nicht so was genau. So probieren noch so rum und so. Sonst könnte das ja auch heißen, der Brockhaus für Jungen und Mädchen. Oder so. Aber nein, das ist der politisch korrekte Jugendbrockhaus. Lebenswichtige Definition aus dem Brockhaus. Yeah. Funky Brockhaus. Yeah. It's a rock, Brockhaus. For you. Okay. Ja. Ja. So you might take that book out of the shelf. You might need nothing else. You don't have to read. You don't have to understand. Brockhaus is the man. Yeah. Take it or leave it. Take it or leave it. Take it or leave it. Yeah. schon noch Mikrowellen, ich weiß nicht, aber...